Es ist 10 Uhr. Radio Emscher Lippe. Die Nachrichten. Mit Johanna Schmidt. Guten Morgen. Merkel warnt vor schwierigen Corona-Monaten. Bestürzung über Tod von Bundestagsvizepräsident Oppermann. Und das Wetter. Viele Wolken und bis 14 Grad. 8.685, das ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland laut Robert-Koch-Institut. Erfahrungsgemäß sind die Fallzahlen an Sonntagen und Montagen niedriger, weil am Wochenende weniger getestet wird. Nach Informationen der Bild-Zeitung sieht Kanzlerin Merkel Deutschland vor schweren Monaten. Marion Köhlis hat mehr dazu. Sie habe kein gutes Gefühl, soll Merkel anderen CDU-Politikern gesagt haben. Sie geht davon aus, dass die Infektionszahlen weiter schnell und deutlich steigen und dass mindestens bis Februar keine größeren Veranstaltungen im Freien möglich sein werden. Ob sie damit vielleicht auch Weihnachtsmärkte meint, ist nicht klar. Heute trifft sich Merkel mit dem Corona-Kabinett, um zu besprechen, mit welchen weiteren Maßnahmen man das Virus noch ausbremsen könnte. Im Laufe der Woche stehen dann auch noch Gespräche mit den Länderchefs an. Merkel und auch andere prominente Politiker hatten in den letzten Tagen immer wieder an alle in Deutschland appelliert, ihre privaten Kontakte zu reduzieren und Abstand zu halten. Kanzlerin Merkel ist bestürzt über den plötzlichen Tod des Bundestagsvizepräsidenten Oppermann. Sie habe ihn über viele Jahre als verlässlichen und fairen sozialdemokratischen Partner in der Großen Koalition geschätzt, sagte sie nach Angaben von Regierungssprecher Seibert. Oppermann war bei Dreharbeiten mit dem ZDF zusammengebrochen, kurz vor einer Live-Schalte. Friederik Heimann berichtet. Oppermann war seit 1980 SPD-Mitglied und seit der Bundestagswahl 2017 Bundestagsvizepräsident. Zuvor war er unter anderem 10 Jahre lang zunächst parlamentarischer Geschäftsführer und später auch Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, vorher aber auch schon langjähriger Minister in Niedersachsen. Ende August hatte Oppermann mitgeteilt, bei der kommenden Wahl nicht mehr für den Bundestag zu kandidieren. Bei den letzten 4 Wahlen war er als Direktkandidat im Wahlkreis Göttingen gewählt worden. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer schlägt wegen der Corona-Pandemie vor, den CDU-Parteitag von Anfang Dezember in den Frühling zu verschieben. Bei dem Treffen soll über den CDU-Vorsitz entschieden werden. NRW-Ministerpräsident Laschet, der als Kandidat in Umfragen zurückliegt, ist auch dafür zu verschieben. Friedrich Merz, der vor Laschet liegt, will die Führungsfrage lieber noch in diesem Jahr klären. Die Entscheidung darüber liegt beim Bundesvorstand, der tagt im Moment. Die Gastronomie hat seit dem Corona-Lockdown sehr viel an Umsatz eingebüßt. Laut Statistischem Bundesamt nahmen Restaurants, Cafés, Caterer und Bars preisbereinigt 40,5% weniger Geld ein als im Vorjahreszeitraum. Am stärksten waren die Einbußen demnach im kompletten Lockdown-Monat April. Da gab es ein Minus von gut 68%. Besonders hart getroffen wurden Kneipen und Bars. Sperrstunden und strengere Kontaktbeschränkungen in Hotspots könnten die Lage jetzt wieder verschärfen. Und das waren die Nachrichten mit Johanna Schmidt. Das Wetter. Das hat Thomas Becker aus der Wetterredaktion. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Den meisten Regen haben wir hinter uns. Heute tagsüber kommt kaum noch was runter und die Wolken lockern hier und da sogar ein bisschen auf. Dazu kriegen wir 9 bis 14 Grad und zeitweise ist es windig. Morgen wird der Wind noch ein bisschen stärker und bringt immer noch viele Wolken zu uns. Aber Schauer sind nur vereinzelt dabei und wie heute lockert es auch mal kurz auf zwischendurch. NRW Verkehr. Hier dauert es laut ADAC länger. A40 Essen Richtung Dortmund zwischen dem Kreuz Bochum und Dortmund-Lötgen-Dortmund 2 Kilometer plus 8 Minuten und die A52 Essen Richtung Düsseldorf zwischen Düsseldorf-Rath und der B1 1 Kilometer. Ihr braucht 2 Minuten länger. Euch allen eine gute Fahrt. Radio Emscher Lippe am Vormittag. Schönen Wochenstart. In diesen Zeiten Schalke-Fan zu sein, ist schon nicht einfach. Man muss durchaus leidensfähig sein. Deswegen, dass sich das dieser Schalke-Fan am Wochenende angetan hat. Er war beim Derby in Dortmund im Stadion und er fiel logischerweise direkt auf. 300 Zuschauer hat der BVB nur reingelassen, 299 BVB-Fans und einer in Blau-Weiß. Sein Handy stand nicht mehr still, als er bei Sky zu sehen war. Die Familie, Fußballfreunde, also die eigene Mannschaft, eigentlich alle, so, die man so kennt, die es so mitbekommen haben. Ja, dass ich es bis ins Fernsehen geschafft habe. Ja, sowas. Ja, wie er überhaupt da ins Stadion kam, das hat er erzählt. Hören wir uns gleich um 10 nach 10 an. Kevin Zimmer hier. Come inside me, don't need me to. Me Emscher Lippe. Der beste Mix. Der beste Mix. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't stop. Just dancing in the dark. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. Man, I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you this. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This comes for hire. Even if we're just dancing in the dark. Kiss the wine and it's on me. I say just roll up my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town. And they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast starting tonight. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a love. Come on, baby, give me just one look. We can't start a fire. Sitting round crying over a broken heart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. We can't start a fire. Worried about your little world falling apart. This gun's for hire. Even if we're just dancing. Letzte Woche erst ein neues Album rausgekommen. Das 20. Studioalbum, mein Gott, das ist Dancing in the Dark. Am Wochenende war Derby, der BVB gewinnt 3:0 gegen Schalke. Der beste Schalker war der auf der Tribüne, würde ich sagen, oder? Das sind sich viele einig. Ein einziger Schalker hat es ins Stadion geschafft. 300 Zuschauer durften ja nur rein. 299 schwarz-gelb, nur einer blau-weiß. Ich fand es sehr, sehr lustig, als der Kommentator nach dem 2:0 für den BVB bei Sky sagte, die ersten Schalker verlassen das Stadion. Er hätte auch sagen können, alle Schalke-Fans verlassen das Stadion. Aber ihm war es, glaube ich, eh nicht mehr so bei diesem Derby. Deswegen ist er raus. Ja, freiwillig. Es wird mir vielleicht doch ein bisschen zu heiß, muss man schon sagen. Vielleicht nach dem 2:0 ist das Augenmaß jetzt nicht so, oder Augenmerk nicht so unbedingt aufs Spielfeld gelegt, dass man vielleicht dann doch sagen könnte, ja komm, da ist der einzige Schalker, den schnappen wir uns jetzt mal. Deswegen habe ich gedacht, dann ziehe ich mich da lieber aus dem Geschäft raus. So, heute wird der einsame Schalker als Held gefeiert im Internet und viele fragen sich bei diesen strengen Regeln, es dürfen ja nur wenige ins Stadion. Man muss Abstand halten und es dürfen keine Gästefans rein. Wie um Gottes Namen hat er es ins BVB-Stadion geschafft? Bei Sky hat er gesagt, Ja, ganz normal, angemeldet halt. Ja, ganz halt normal über den Anmeldeweg oder über die Bewerbung für die Tickets mit meinem Kumpel, der ist hier Mitglied. Und dann hat er gefragt, ob ich mitkommen will. Gesagt, ja, würde ich auf jeden Fall machen. Ja, und so sind wir an Karten gekommen. Ich bin natürlich logischerweise hier kein Mitglied. Ja, und dann sind wir spontan hierher gekommen. Übrigens hat sich die Landesregierung in Düsseldorf auch gefragt, warum sind da überhaupt Zuschauer im Stadion? Dortmund ist ja ein Corona-Hotspot. Jetzt muss die Bezirksregierung Arnsberg dem Land begründen und erklären, warum sie 300 Menschen zum Derby erlaubt haben. Da bleiben wir natürlich für euch dran. Radio Emscher Lippe. Verletzt du dich, dann blute ich. Bist du zu weit weg, zerreißt es mich. Wenn dich was berührt, krieg ich Gänsehaut. Ich lächle, wenn du glücklich bist. Ich leide, wenn du was vermisst. Fühlst du dich frei, atme ich auf. Ich hab dich gesucht, du hast mich gefunden. Unsere Seelen sind verbunden. Der Himmel reißt auf und das Meer will sich verneigen. Vor dieser Liebe, wir sind wie aus einer DNA. Was auch immer, immer passiert, wir können uns niemals, niemals verlieren. Mein Herz schlägt in dir und deins in mir. Ich weine, wenn du traurig bist. Schläfst du ein, dann träume ich. Ich bin schon da, wohin du auch gehst. Wenn du was schaffst, dann feier ich. Bist du verloren, dann finde ich dich. Ich weiß immer, hinter welcher Tür du gerade stehst. Ich hab dich gesucht, du hast mich gefunden. Unsere Seelen sind verbunden. Der Himmel reißt auf und das Meer will sich verneigen. Vor dieser Liebe, wir sind wie aus einer DNA. Was auch immer, immer passiert, wir können uns niemals, niemals verlieren. Mein Herz schlägt in dir und deins in mir. Das hier ist bedingungslos, so unendlich wertvoll und groß. Ich beschütze es mit meinem Leben. Es müsste viel mehr davon geben, so viel mehr davon geben. Der Himmel reißt auf und das Meer will sich verneigen. Vor dieser Liebe, wir sind wie aus einer DNA. Was auch immer, immer passiert, wir können uns niemals, niemals verlieren. Deins in mir. Mein Herz schlägt in dir und deins in mir. Der Montag mit Kevin Zimmer, so das nächste Wochenende mit Sperrstunde, liegt wieder hinter uns. Hat so, hat so mittel geklappt, oder? Gab ein paar, die sich wieder nicht dran gehalten haben. Härtester Fall in Berlin. Ja, da musste die Polizei zu einer Party ausrücken und die komplett auflösen. 500 Menschen haben da gefeiert. Ich habe am Wochenende Bilder davon in der Tagesschau gesehen und ich habe mich schon gefragt, warum haben die bitteschön alle so komische Klamotten an? Wenn überhaupt. Es war eine Fetischparty. Nur damit das klar ist, Hundemasken sind keine FFP2-Masken. Radio Emscher Lippe. Ich sag's nur, damit das klar ist. So, entspannt rein in die neue Woche mit The Weeknd. Das ist ein bisschen wie Finger in die Wunde legen, oder? I feel it coming.

face. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, but you're still with me in my dreams. And tonight, es ist 10:30. Verkehrsservice. Hier sind die Nachrichten für Gladbeck, Bottrop und Gelsenkirchen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat bestürzt auf den Tod von Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann reagiert. Sie habe ihn über viele Jahre als verlässlichen und fairen sozialdemokratischen Partner geschätzt, erklärte sie. Heute Morgen war bekannt geworden, dass Oppermann im Alter von 66 Jahren völlig überraschend gestorben ist. Nach Angaben der deutschen Presseagentur war er gestern Abend bei TV-Arbeiten zusammengebrochen und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Dort sei er noch am Abend verstorben. Die Todesursache ist unklar. In der NTV-Sendung Frühstart äußerte sich Dietmar Bartsch, Bundesgeschäftsführer der Linken. Ich kenne Thomas Oppermann gut. Wir waren zusammen Fraktionsvorsitzender. Bei allen Unterschieden, er war ein verlässlicher, er war ein feiner Mensch. Und natürlich muss man zuerst mit den Gedanken bei seiner Familie, bei seinen vier Kindern sein. Furchtbar. Und das zeigt uns nochmal die Vergänglichkeit unseres Lebens und auch unseren Auftrag als Politiker. Oppermann hinterlässt eine Lebensgefährtin, drei Töchter und einen Sohn. Auch in Bottrop ist der entscheidende Corona-Wert mittlerweile dreistellig. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen liegt heute Morgen bei 100,4. In Gladbeck und Gelsenkirchen ist der Inzidenzwert schon länger dreistellig. Vergangene Woche hat es auch einen weiteren Todesfall bei uns gegeben. Laut dem Kreis Recklinghausen ist ein 89 Jahre alter Gladbecker in Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Die Städte bitten wegen der steigenden Zahl noch einmal eindringlich darum, die Hygiene- und Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Macht uns einsam. Das ist logischerweise ein Problem. Allerdings gab es dieses Problem schon vor Corona. Immer mehr Single-Haushalte und es scheint auch immer schwieriger für einsame Menschen zu sein, aus dieser Isolation zu kommen, andere Menschen kennenzulernen. Gerade jetzt, wo wir uns ja isolieren sollen, ne? Denn Zukunftsforscher Horst Opaschowski hat uns gesagt, monatelanges Kontakte beschränken, zu Hause bleiben, kann das Gefühl von Einsamkeit logischerweise verstärken. Das lässt Einsamkeit zu einem Millionenschicksal werden. Aufgrund der Repräsentativbefragung können wir sagen, für viele Menschen wird in Zukunft die Kontaktarmut genauso belastend wie die Geldarmut sein. Das sagen über 80% der Bevölkerung. Ja, das hört sich schlimm an. Er warnt vor einer zweiten Epidemie der Einsamkeit. Ja, wie haltet ihr das mit der Einsamkeit eigentlich gerade aus, so in diesen Corona-Zeiten? Was tut ihr, damit ihr euch nicht so einsam fühlt? Ruft mich an. Dann sind wir schon mal zu zweit, das kann ich schon mal sagen, ne? Sind wir nicht mal ganz so einsam. 0800 50 80 550 landet ihr direkt hier bei mir. 0800 50 80 550. Jeanette hat mir schon geschrieben, sie lebt mit ihrem Mann und ihrem Sohn zusammen, halten sich auch strikt an diese Corona-Regeln, haben sich bisher auch nur 2 bis 3 Mal mit, glaube ich, 2 Freunden oder so getroffen. Sport macht sie nur noch drin und sie sagt, ich merke langsam, dass mir die Freunde sehr, sehr fehlen und ich vermisse auch die Freunde meines Sohnes. Mittlerweile schlafe ich schlecht und habe echt Angst, depressiv zu werden. Wie seht ihr das? Ruft mich an 0800 50 80 550 oder mail an uns. Radio-Emscher-Lippe.de. I'm not afraid to die. neu im besten Mix. Sam Smith, Diamonds. Wir spielen die besten aktuellen Hits. Radio Emscher Lippe. Have it all, rip the memories of the war. All the special things I bought, they mean nothing to me anymore. But to you, they were everything we were. They meant more than every word. Now I know just what you love me for. Take all the money you want from me. Hope you become what you want to be. Show me how little you care, how little you care, how little you care. You dream of glitter and gold. My heart's already been sold. Show you how little I care, how little I care, how little I care. My diamonds leave with you. You're never gonna hear. Feeling lost, always me that pays the cost. I should never trust so easily. You lied to me, then left with my heart round your chest. Take all the money you want from me. Hope you become what you want to be. Show me how little you care, how little you care, how little you care. You dream of glitter and gold. Already been sold. Show you how little I care, how little I care, how little I care. My diamonds leave with you. You're never gonna hear my heart break. Never gonna move in dark ways. Baby, you're so cruel. My diamonds leave with you. Material never fooled me. When you're not here, I can't breathe. Think I always knew. My diamonds leave with you. Never gonna hear my heart break. Never gonna move in dark ways. Baby, you're so cruel. My diamonds leave with you. Material love won't fool me. When you're not here, I can't breathe. Think I always do. Von Sam Smith und Diamond Sam wirkt auf mich auch immer so ein bisschen einsam und traurig, muss ich sagen. Der guckt immer so wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein trauriger Labrador oder so. Mache ich mir echt immer Sorgen. Er ist ja auch wieder solo und er hat auch schon gesagt, das ist total schwer in diesen Zeiten. Du sehnst dich nach Nähe, hast gerade jemanden kennengelernt, so ging es ihm beispielsweise. Und dann sollst du, weil du ihn ja gerade erst kennengelernt hast, nur mit ihm skypen oder telefonieren oder so. Das, ja, okay, das kann man mal machen. Er setzt aber natürlich nicht das persönliche Treffen. Passt ganz gut zu unserem Thema diese Woche. Wir sprechen mit euch und mit vielen Experten zum Thema Einsamkeit. Das ist richtig schlimm geworden, gerade auch durch diese Corona-Zeit. Ja, wie macht ihr das? Partner kennenlernen geht ja irgendwie auch nicht mehr. Also, wie ist es gerade so in dieser Corona-Zeit, gerade wenn ihr alleine seid? Ja, wie geht ihr um mit dieser Einsamkeit? 0850 80 550, könnt mich gerne anrufen, kostenlos natürlich, oder einfach eine E-Mail schicken direkt ins Studio. Radio-Emscher-Lippe.de. Felix Jen, Love on Myself, jetzt hier bei uns. Ich bin Kevin Zimmer, schönen Wochenstart mit uns. Waiting, I'm waiting for something that ain't too complicated. When I should have looked in, I guess I've been looking in all the wrong places.

Sie ist bunt. Mit den Coca-Cola-Gläsern bei McDonald's. Exklusiv und im neuen Design. Ein Glas gratis zum Mac-Menü. Nicht zum Mac-Menü Small, solange der Vorrat reicht. Kaufland. Find ich mega. Unschlagbare Angebote. Find ich mega. Der Wochenstart bei Kaufland. Echt mega billig. Von Montag bis Mittwoch. Zum Beispiel Giramont französischer Weichkäse. Die 100-Gramm-Packung für je 1,65. Und frische Netzsekt. Die 0,75-Liter-Flasche für je 3,75. Dies und vieles mehr. Nur bei Kaufland. Die Aktion Mensch. Millionenfrage. Heute... Würdest du für 40 Millionen Euro einem ausgewachsenen Gorilla mit einer Pinzette die Augenbrauen zupfen? Für alle, die sich gerade bei einem Ja ertappt haben, wir empfehlen da eher die große Sonderverlosung am 3.11. Extra Gewinne im Gesamtwert von 40 Millionen Euro sichern und gleichzeitig soziale Projekte fördern. Lose auf aktionmensch.de. Aktion Mensch, das wir gewinnt. Neu im größten 5G-Netz Deutschlands, der Prepaid 5G-Jahrestarif der Telekom. Nur einmal zahlen und 12 Monate lang jede Menge Datenvolumen und Freiminuten in alle deutschen Netze genießen. Nur 97,44 Euro für ein Jahr. Jetzt im Telekom-Shop. Nur noch bis zum 3.11. Die große Sonderverlosung der Aktion Mensch. Mit Extragewinnen im Gesamtwert von 40 Millionen Euro. Am besten gleich losbestellen auf aktionmensch.de. Beim Boss gibt's nur das Beste. Beste Preise für alle. Freigeplante Küchen zum halben Preis. Plus Lieferung und Montage gratis. Dazu 48 Monate keine Zinsen. Mehr Angebote auch auf... Weil Weihnachten schneller da ist, als man denkt. Mit Aldi schon jetzt tolle Geschenke für Kids zum Original-Aldi-Preis entdecken. Ab heute Holzküche, Holzwerkbank oder Holzkaufladen. Jedes Set nur 29,09 Euro. Passendes Zubehör für Küche, Werkbank oder Kaufladen. Verschiedene Sets nur 5,81 Euro. Jeden Tag besonders. Einfach Aldi. Wir sind für euch da. Rund um die Uhr. Euer Radio Nummer 1. Radio Emscher Lippe. surround.